Freude, neue Kraft und auf Mut zu erwachen, der Morgen. Der strahlt in die Herzen, die sich öffnen, die blühten und leuchten im ganzen Ich. Die Atem nach der Liebe lächzt nach klarem Wasser, was belebt und in Erwartung der Dinge in der Zeit vergeht. Im Gedankensprung ist das Herz besungen, Luft, die das Blut versorgt an einem inneren Ort. In Gedanken schwimmen vor. Eine Schöpfung, ein Gebären, ein Fließen von Segen, ein einem nützlichen Licht, was sich bündelt im Verlangen. Im Verlangen zu allen Formen. Sterne und Planeten durch den Himmel kreisen, ich pack sich mit Form, besiegelt im Vertrauen, im Glauben, Augen schauen. Was ich bin, ist in dem von Gott enthalten. Bei jenen, die seine Einheit achten und darin leben und weilen, an den Quellen seiner Kraft. Erstarrte Moral, die sich auflöst, Baumaterial aus widerstandener Selbsttäuschung, schöpferische Kraft, die neuen Ziele folgt und den Kern der Liebe. Atem nach der Liebe lächzt nach klarem Wasser, was belebt und in Erwartung der Dinge in der Zeit vergeht.